13 Jahre war ich jung, Lyrics war mein Gebiet. Wollte ein Dollar, weil was dumm, ich war die Arbeit nicht smith. Hab textet und Texte geschrieben, auch für die Freunde, die dann ein bisschen gerappt haben, wegen der Laune war. So hat sich das dann ausbreitet, mit 15 erste Auftritte. Schlechte Songs gemacht, aber herzlich die Verarsche, der verliert da über Ufos. Bis ich zu meiner Lebten von Schizophrenie und bis ich zu viel bewegt sind. 2009, erste Studie auf ohne Kabine, hat sich gefühlt wie der Hero und war dauernd der Musik. Videos richtig mies, aber gemütlich. Man hat schauen müssen, dass halt immer was passiert ist. Einfach ganz hart, ohne Plan und Struktur. Aber wieder bei Switch schon, als Sache Kultur. Die meisten heute noch haben, weil sie meinen, sie schaffen es. Einfach ruhig tun und nicht, auch sie labern und kaufen. Verletzen statt eine Schmarotzen. Falsche Rotzen wollen nur wachsen. Bringer mit zum Kotzen. Auf Promotion ist mein Üben der Ordnung. Mein künstlerischer Werdegang, Bühnenerfahrung. Ich bin ein Statistiker, du merkst es an der Website. Meine Karriere ist einfach für sie trap-reif. Mein Logo ist independent. Endet neuer Zeit, aus Rap mit Niveau, Fuse Trap Worldwide. Dass ich gut bin, aha, das glaubst du ja kaum. Siehst du desinteressierte Fressen, Kork und ich kann. Mittlerweile mein Best of Corp, 16 Jahre, Fuse Trap, du siehst meine Fangemeinde, wie sie wächst. Und trotz Kiefer OP, Song für Song aufgenommen. Und schön und langsam auf viele Sachen draufkommen. Wer bin ich, was mach ich, wie will es tun? Manche bockt dabei der Nerd und befühlt es tun. So hat sie ausgeschnitten. Ich mach mehrere Maßnahmen, so hab ich ausgefunden, dass es mehrere Nachahmen. Doch ich bin und bleib der einzige unvernünftig. Mein jeder Repertoire über 850. Anfänger schreiben, wer hat Gigs für mich? Zwar der kriegt's, doch so bringt es nichts. Jahrelange Sackeln und die ständige Drachlam sind der Schlüssel zum Erfolg, dann hast endlich was der Dogt. Verletzen statt eine Schmarotzen. Falsche Rotzen wollen nur wachsen. Bringer mit zum Kotzen. A Promotion ist mein Üben der Ordnung. Mein künstlerischer Werdegang, Bühnenerfahrung. Ich bin ein Statistiker, du merkst es an der Website. Meine Karriere ist einfach für sie trap-reif. Mein Logo ist